Kundgabe 4807. Empfangen durch Bertha Dudde am 30.12.1949. Kluft und Brücke. Neubannung. Liebestromkreis. Die Kluft zwischen der Menschheit und mir wird immer größer, denn ständig weniger wird die Zahl derer, die überzeugt an mich glauben. Ständig schwächer wird die Kraft meiner Vertreter auf Erden, die wohl in meinem Namen reden, doch nicht Verbreiter der reinen Wahrheit sind. Immer mehr Menschen fallen vom Glauben ab und wenden sich dem zu, der mein Gegner ist. Sie wenden sich zur Welt, die sein Reich ist, und vergrößern so die Entfernung von mir, die sie verringern sollen während ihres Erdenlebens. Sie entfernen sich von mir und verbreitern die Kluft, die sie von mir trennt. Doch nur bis zu einer gewissen Grenze geht dies, denn so die Grenze überschritten ist, wo meine Liebekraft sie nicht mehr berührt, verhärtet sich das Geistige in den Menschen wieder zur festen Substanz. Solange die Erde noch besteht, stehen auch die mir abtrünnigen Menschen noch in meinem Liebestromkreis. Doch das Hinaustreten aus diesem bedeutet auch Zerfall der Formen, die das Geistige bergen. Es bedeutet den Tod der Menschen wie auch der Tiere. Es bedeutet ein Auflösen der Schöpfung und Neubildung derselben. Es kann kein Wesen sich ungestraft von mir entfernen, denn es verliert das Leben, so es mich verliert. Und so muss, wer am Leben bleiben und dieses ewiglich nicht mehr verlieren will, auch mir zustreben und mich suchen. Es muss zu mir zu gelangen trachten und also die Kluft von sich zu mir verringern. Wo aber kein Glaube ist an mich als Vater und Schöpfer von Ewigkeit, dort gibt es auch keinen Weg über die Kluft, denn die Brücke, die zu mir führt, ist unsichtbar. Der Glaube allein macht auch die Brücke ersichtlich, denn der Glaube an mich veranlasst auch einen Anruf zu mir. Der Glaube an mich führt zum Gebet. Das da ist die sicherste Brücke zu mir. Unzählige Menschen gehen an dieser Brücke vorüber und auch, die ihre Führer sein sollten, finden oft selbst die Brücke nicht, weil ihre Worte ohne Leben sind, weil sie Wege gehen, die nicht als Brücke dienen können, Wege, die immer wieder zum Ausgang zurückführen, weil es nur Worte sind, die nicht vom Herzen kommen im Gebet und daher auch nicht mein Ohr berühren, die Brücke also nicht betreten wird, die der einzige Weg ist, der über die Kluft führt, zu mir. Einmal aber wird auch diese Brücke nicht mehr sein, denn so die meinen, sie überschritten haben, dann ist es zu spät für die anderen, dann ist jeder Weg abgeschnitten und dann gibt es keine Rettung mehr für die Zurückgebliebenen. Dann wird der Abgrund sie verschlingen, dann wird die Erde sie aufnehmen, dann wird alles verhärtet werden und wieder zur Materie, weil es nicht zur Höhe strebte, sondern selbst die Tiefe suchte. Amen.